nominiert in dieser Kategorie. Ich bin Ingo Schmoll, sag gute Nacht. Und von ihm hören wir jetzt noch Rudi. Hier ist Smudo. Die Krone, der 1Live-Radio-Award. Bester Künstler. Hör mal, Rudi, hör mal. Lass es sein. Hör mal, Rudi, hör mal. Holst du doch im Leben selber nicht mehr ein. Hör mal, Rudi, hör mal. Lass es sein. Hör mal, Rudi, hör mal. Wo willst du hin? Ich komm da gerade her. Wasserloses Land. Schau lieber auf das Meer. Hör mal, Rudi, weißt du, wenn du so wie ich von ganz weit oben kommst, dann weißt du, gar nichts mehr. Hör mal, Rudi, nimm's nicht schwer. Da kam einer an und sagte, Alter, bist du nicht? Ich sagte, nein. Da kam einer an und sagte, Alter, bist du nicht? Ich sagte, nein. Da kam einer an und sagte, Alter, bist du nicht? Ich sagte, nein. Da kam einer an und sagte, Alter, bist du nicht? Talkradio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und sage euch, dass wir heute Nacht wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine offene Telefon-Talkshow hier machen und anbieten. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema, hier jetzt live im Radio und im Fernsehen. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Kostenfrei auch für euch die Faxnummer 0800 5678 110. So, mit wem starten wir? Wir starten mit einer jungen Frau namens Tanja und die ist 24 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Tanja. Was ist denn dein Thema? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fing an im März. Ich habe einen Verlobten. Mhm. Also mein Freund, der hat eine künstliche Herzklappe bekommen im März. Tanja, du gehst bitte ganz nah an den Telefonhörer. Ja. Ja, so klingt das schon besser. Und also, fängst du mal von vorne an. Ich habe es gar nicht verstanden. Es fing an im März. Im März, da hat mein Verlobter eine künstliche Herzklappe erhalten. Künstliche Herzklappe. Ja, wie alt ist dein Verlobter? Der wird 21. Mhm, mh. Und er hat von Geburt an einen Herzfehler. Mhm. Und jetzt im März war halt diese Herzklappenoperation, wo er eine erhalten hat. Mhm. Und er war da im Krankenhaus von März bis Anfang Juni. Mhm. Da war er dann danach 6 Wochen zu Hause. Mhm. Dann haben sich Bakterien im Blut gebildet. Wo er sie kam, wussten die Ärzte sofort nicht direkt. Mhm. Die Herzklappe haben sie erstmal außer Betracht gezogen, dann haben sie dann an Mandeln rumgeguckt und da hat er noch eine Platte im Fuß, ob die auch erstmal rauskam, als dann die andere Sachen erstmal in Betracht gezogen. Mhm. Und jetzt ist er seit Mitte September wieder im Krankenhaus. Mhm. Und jetzt steht morgen die nächste Operation an, in dem die Herzklappe ausgewechselt werden soll. Also wieder entfernt wird? Ja, dass eine andere reinkommt. Also es liegt definitiv jetzt an der Herzklappe. Mhm. Wie ist denn sein Zustand im Moment? Also sein Zustand im Moment sieht so aus, er ist seit Mittwoch ziemlich depressiv. Mhm. Er sagt andauernd solche Sachen wie, ich weiß, dass ich die Operation nicht überleben werde, und er ist total im Keller. Bitte? Er ist total im Keller, total okay. Down. Mhm. Mhm. Wie geht es ihm körperlich? Er hat im Moment wieder Temperaturen seit Samstag 39,9. Mhm. Sind wir im 39er Bereich. Aber die Ärzte sagen, sie müssen unbedingt morgen operieren, mhm, weil seine Abwehrblutkörperchen, diese weißen Blutkörperchen, mhm, einen geringen Wert von 1200 haben, das ist schon ziemlich niedrig. Mhm. Und bevor es noch weiter runtergeht, müssen sie unbedingt morgen operieren. Wie sind denn die Prognosen der Ärzte? Wie haben die Ärzte sich ihm gegenüber oder der Familie gegenüber geäußert? Wie sie es einschätzen, wie die Operation über die Bühne geht? Sie selbst sagen, die Operation dauert ungefähr 12 Stunden. So sie lange. Nehmen sich den ganzen Tag für ihn Zeit, mhm, machen auch alles in aller Ruhe, mhm, und sie vergleichen es ungefähr wie mit dem Auto, dass man den Motor auswechseln muss, wenn er kaputt ist. Mhm. Und sie haben auch bei der letzten OP schon gesagt, das ist ein Eingriff, der ist Routine-Sache. Er wird nach der Operation 2 bis 3 Tage Intensivstation haben, mhm, und danach ist es dann vorbei. Nur er lag halt 41 Tage bei dem ersten Mal auf der Intensiv, wurde künstlich beatmet und alles. Mhm. Und er lag auch im künstlichen Koma. Mhm. Und dadurch, dass er sich halt so runterzieht, ist halt in mir die Angst viel größer jetzt. Ich meine, er ist nicht gestärkt. Ich versuche ihm zwar die Hoffnung zu machen andauernd, mhm, aber ich komme nicht an ihn ran. Mhm. Wann hast du ihn das letzte Mal jetzt gesehen? Vor 5 Stunden. Vor 5 Stunden. Wann genau ist jetzt die OP? Die ist morgen früh zwischen 8 und 9. Das heißt, du wirst ihn jetzt vorher nicht mehr sehen? Nein. Hm. Was hast du ihm gesagt, als du dich dann von ihm verabschiedet hast? Ich habe über ihn gesagt, er soll einfach heute Abend beim Einschlafen dran denken, was wir uns noch für die Zukunft vorgenommen haben. Hm. Was ist das? Was habt ihr euch vorgenommen? Wir wollten normalerweise dieses Jahr im Mai schon heiraten. Das ging ja dann nicht, weil er da noch im Krankenhaus lag. Hm. Und wir haben es halt verschoben auf die Zeit, wenn es ihm wieder besser geht. Hm. Wenn er wieder richtig fit ist. Hast du den Eindruck gehabt, dass er das angenommen hat, dass ihn das... Nein, ich komme an ihn nicht richtig ran. Mhm. Er hat gemeint, ihm steht das alles bis oben hin, weil jeder auf ihn so einredet und er kann es nicht mehr hören. Das heißt, du machst dir... depressiven Gedanken von ihm. Das heißt, du machst dir ernsthaft Sorgen. Ja. Dadurch, dass er halt so schon... Weil die innere Haltung... dass da morgen was schief läuft. Nicht stark genug ist. Mhm. Mhm. Und ich selber sehe im Moment wie die ganzen Bilder vor mir, die ganzen Schläuche, wie es im März abgelaufen ist bei der Operation, die Intensivstation, dass das Ganze jetzt wieder auf mich zukommt. Mhm. Also ich selbst habe im Moment selbst kaum noch Kraft irgendwo. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt 3 Jahre zusammen. Mhm. Und hat er die ganzen 3 Jahre Probleme mit dem Herzen gehabt und mit dieser Krankheit? Also bevor die Operation kam, ging es ihm sehr gut vom gesundheitlichen Zustand. Er musste halt tagtäglich Tabletten nehmen, um die Werte zu halten. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Aber die Krankheit war schon bekannt, als ihr euch kennengelernt habt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich wusste auch, dass irgendwann eine Operation auf uns zukommen wird. Mhm. Nur stand man nicht fest, wann. Mhm. Dann hast du in der Tat schon viel mitgemacht und viele Dinge halt auch ihn begleiten müssen bei vielen Dingen und ihm zur Seite stehen müssen. Ja. Mhm. Tut das denn vielleicht dir nicht auch so besonders weh, wo du ja auch die Stärke aufbringst, ihm beizustehen, dass du jetzt das Gefühl hast, das bringt gar nichts, ich erreiche ihn gar nicht. Ich bemühe mich so sehr und er lässt sich vielleicht sogar ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen hängen, das kann man als Außenstehender nicht beurteilen, wenn jemand so krank ist. Aber so die Richtung, empfindest du das? Auf jeden Fall. Mhm. Ist da so ein klein bisschen Zorn auch in dir? Nein, es ist kein Zorn. Ich kann ihn schon irgendwo verstehen, weil bei der letzten OP ist er 2-mal wiederbelebt worden. Einmal während der OP selber und einmal auf der Intensiv, wo sie hart um sein Leben kämpfen mussten, weil der Kreislauf zu instabil war. Mhm. Also der hat fast schlapp gemacht komplett. Und das alles im Jahr, im Alter von 21 Jahren, ne? Ja. Muss man ja auch nochmal sagen. Ja, morgen die ist noch nicht mal, die ist gerade 7 Monate her, die OP. Mhm. Und jetzt kommt die nächste OP, wieder eine Narkose und jede Narkose schwächt ihn noch mehr. Natürlich. Ist das denn ein besonderes Risiko noch, diese doch große Operation, wenn sie immerhin 12 Stunden dauert, vorzunehmen bei einem Menschen, der fiebrig ist, der Fieber hat? Weißt du das? Also sie sagen, sie müssten es machen, weil sonst gehen die Blutkörperchen, diese Weißen, die Abwehrkräfte, gehen sonst noch weiter nach unten und dann könnten sie gar keine Operation mehr vornehmen. So, jetzt ist morgen der ganze Tag für dich natürlich ein Horrortag, ne? Ja. Du wirst morgen aufwachen und dann liegt er wahrscheinlich schon im OP. Ja. Und den ganzen Tag gehen die Gedanken dann, wie geht's ihm jetzt? Also ich will mich mit der Ausbildung ablenken, auf jeden Fall. Ich habe bis um 5 Ausbildung und danach fahre ich ins Krankenhaus. Aber da sind es immer noch ein paar Stunden, die ich überbrücken muss. Meine Schwiegermutter reist morgen auch an, dass sie mir zur Seite stehen kann. Aber die ist selber im Moment ziemlich unten, weil vor 4 Wochen auch sein Vater gestorben ist. Und sie sieht ihn auch schon mehr tot als lebendig. Das zieht mich auch noch mit runter. Ach, die sieht das auch so pessimistisch. Dann bist du die einzige Starke da in dem Umfeld, die so ein bisschen nach vorne guckt und sagt, wir schaffen es schon, wenn es auch noch so schwer ist. Ja, was heißt stark? Also ich bin zu Hause, bin ich die total, wie soll ich mich ausdrücken, ich weine sehr viel, ich bin total am Ende. Aber wenn ich bei ihm am Bett stehe, verliere ich keine Träne, da zeige ich Stärke. Das ist weil er braucht meine Kraft ja irgendwo auch. Das ist auch. Aber auch ganz toll, Tanja, will ich dir sagen. Weil in dem Moment hilfst du ihm nicht, wenn du vor seinen Augen weinst. Nein, das sage ich mir ja auch. Und wenn du dann zu Hause für dich entlädst, und dann ist es, glaube ich, das Allerbeste, was man einem Angehörigen und einem geliebten Menschen dann bieten kann. Aber es ist so verdammt schwer. Ja, weil du wahrscheinlich auch, hast du denn jemanden, der dich so ein bisschen unterstützt im Moment, oder stehst du relativ alleine da? Also ich habe morgen Mittag um 11:30 während der OP-Zeit habe ich mir einen Termin mit einem Psychologen geholt, weil ich einfach denke, mir wächst alles über den Kopf. Hast du denn eine Freundin, vielleicht eine zumindest, mit der du viel reden kannst darüber? Ja, hätte ich, aber die hat im Moment selber sehr viele Probleme. Also es ist niemand da? Nee, also ich meine, ich bin froh, dass meine Schwiegermutter kommt, aber richtig reden kann ich mit ihr darüber nicht so ganz. Also bin ich mehr auf mich allein gestellt. Tanja, ich verspreche dir wirklich, dass ich dir die allerbesten Wünsche morgen in Gedanken zukommen lasse und euch zukommen lasse während des Tages. Ich drücke alle Daumen und wünsche von Herzen, dass er es schafft. Sollen wir mal Folgendes vereinbaren, dass wir vielleicht übermorgen nochmal telefonieren miteinander? Dann kannst du mir erzählen, wie alles gelaufen ist, und ich hoffe, dass du uns dann eine gute Nachricht wirst sagen können. Ich hoffe es auch. Ja? Meinst du denn, dass du schlafen kannst jetzt? Nein, kann ich nicht. Das nicht? Ich bin seit gestern fast nur noch wach. Ich erinnere mich nur noch von Zigaretten und Kaffee und anders geht es im Moment gar nicht mehr. Wobei du natürlich jetzt auch an dich denken musst, ne? Das ist klar. Dass du nicht jetzt auch noch krank wirst und... Ja, klar, ich muss für ihn da sein irgendwo. Nur meine Ausbildung leidet schon länger drunter, seit März, seitdem die erste Sache war. Was machst du für eine Ausbildung? Ich mache Bürokraft in einem Behindertenzentrum, weil ich selber auch noch eine Behinderung mittrage. Was hast du für eine Behinderung? Ich habe eine Wirbelsäulenverkrümmung zweiten Grades. Tanja, ich biete dir aber auch an, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch mal ein bisschen reden kannst. Möchtest du das? Ja, gerne. Das ist Annette heute Nacht. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Das heißt, Annette ruft dich an. Und wir vereinbaren das mal so, dass wir Mittwoch noch mal kurz miteinander sprechen. Okay, auch wieder dann Nacht? Ja, wir rufen dich an. Das wird meine Redaktion mit dir gleich noch abstimmen, wie das dann läuft. Okay. Okay, also alles Gute und wir drücken die Daumen. Und vielen Dank. Ja, auf Wiederhören, Tanja. Ja. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, das ist meine Nummer hier, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer, das ist der Michael und Michael ist 18 Jahre alt. Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Als erstes Mal möchte ich dir zu deiner Sendung beglückwünschen. Danke sehr. Du bist einer der wenigen Menschen, die wirklich versuchen, sich für andere einzusetzen. Vielen Dank. Du hast auch ein bestimmtes Thema, weswegen du dich gemeldet hast. Ja, ganz genau. Erst ein Schlagwort oder von Anfang an? Sag mal Schlagwort. Schlagwort. Vermutlicher Selbstmord der eigenen Freundin. Oder versuchter Selbstmord. Erzähl mal, was vorgefallen ist. Ja, also ich war am Donnerstag bei ihr. Und ja, da sind einige Sachen. Ich wollte eigentlich Schluss machen und habe dann gemerkt, dass ich sie trotzdem mehr liebe als alles andere. Warum wolltest du Schluss machen? Da waren einige Kleinigkeiten, die haben wir dann aber an dem Tag geklärt. Seid ihr denn lange schon zusammen? Seit dem 2.6.99. Und wie gesagt, wir waren an dem Tag dann später noch glücklicher als eigentlich jemals zuvor. Und dann hätte sie theoretisch Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten müssen. Und ich habe dann Sonntagabend angerufen, wie ich es eigentlich immer mache. Und da sagt ihre Mutter mir dann nur, Ja, nee, die ist nicht da. Die ist seit Freitag auf der Intensivstation. Und wenn du dich nochmal hier meldest oder hier anrufst, hier vorbeikommst, dann bringe ich dich um. Hat mir dann auch so weiter nichts gesagt. Und ihr habt euch getrennt Wir haben uns dann ja gar nicht getrennt. Nicht getrennt, sondern ihr habt euch verabschiedet. Ja, sicher. Mhm. Und dann bin ich heute erstmal los und habe versucht, was ich so an den Krankenhäusern erreichen kann. Mhm. Und habe dann da erfahren, dass sie da auf der Intensivstation lag und jetzt verlegt wurde nach Hamm, also ein paar Kilometer weiter in eine andere Stadt. Und da wollte ich dann morgen versuchen, was ich da erreichen kann. Aber du weißt überhaupt gar nicht, was vorgefallen ist. Sie kann ja auch plötzlich eine schwere Krankheit bekommen haben. Ja, aber dann würde ich nicht verstehen, dass ihre Mutter so reagiert hat, weil zu der hatte ich eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis. Also du gehst davon aus, dass sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen am Freitag, nachdem ihr am Donnerstag nochmal euch so gut zueinander gefunden habt? Ja, ganz genau. Gibt es irgendwie, ich überlege gerade, ob es noch eine andere Erklärung gibt, was geschehen sein könnte, aber du hast recht, dann hätte die Mutter deiner Freundin dir das ja erzählt. Ja, eben. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und der Mutter der Freundin bisher gewesen? Ja, also wir hatten eigentlich nie so besonders viel miteinander zu tun, ihr habt doch schon mal miteinander geredet und du hast sie besucht schon mal. Sicher, ich bin fast immer da. Und, also du hast sie, nicht die Freundin, sondern die Mutter auch schon mal besucht? Ja, klar. Und das war dann auch okay und also völlig normal, nicht sehr eng, aber okay. Es war eigentlich ein relativ gutes Verhältnis, ja doch. Hast du denn sie dann nicht weiter versucht festzunageln und zu sagen, erzählen Sie mir, was los ist und ich verstehe gar nicht? Und ja, die Frau hat dann ja sofort aufgelegt und dann auch auf weiteres Anrufen gar nicht mehr reagiert. Jetzt sag mir doch nochmal, du hast gerade so beiläufig gesagt, wegen einiger Sachen wollte ich Michael Schluss machen. Ja, ganz genau. Was waren, sag mal so ein paar Stichworte, was für Sachen das waren? Ja, hauptsächlich eigentlich so, wie sie sich gibt. Sie gibt sich relativ kühl und berechnend, so will ich es mal nennen. Aber das ist sie nicht. Und ich bin eigentlich so mehr oder weniger der einzige Mensch, der das von ihr weiß. Sie hat in ihrer Vergangenheit gerade dadurch sehr, sehr viele Freunde verloren. Sodass ich praktisch die einzige Person ist, die sie überhaupt noch hat. Gut, das war so eine grundsätzliche Kritik. Du gibst dich kühl und berechnend, du bist es gar nicht. Dann verhalte dich doch mal ein bisschen anders. So war deine Kritik. Ja, auch. Was noch? Was ging es noch? Ja, halt zum Beispiel, wenn ich dann mal Anrufe gekriegt habe, wenn ich bei ihr war, da fielen dann immer so Sachen wie, ach, der schon wieder und so weiter. Wie, ach, der schon wieder? Wenn ja, so, ach, was wollen die denn jetzt schon wieder und sind auch eher bescheuert. Verstehe ich nicht. Wenn du bei deiner Freundin warst, kamen Anrufe? Ja, für mich, auf meinem Handy. Ach so, für dich. Ja. Achso, du hast ja den Eindruck, dass sie deinen Freundeskreis nicht so ernst nimmt und über die abfällig gesprochen hat. Ja, nicht nur Freundeskreis, auch Familie. Familie auch? Ja. Also Brüder, Schwester, Mutter, Vater, sowas? Ja, genau. Ich persönlich weiß, dass sie es nicht so gemeint hat, aber... Gut, aber das ist ein handfester Vorwurf, darüber habt ihr geredet. Was gab es noch ein Thema? Ja, das waren eigentlich so die Hauptthemen. Das waren die. Und das hast du ihr so gesagt und dann hat sie, wie hat sie sich denn verhalten? Hat sie gesagt, okay, ich sehe es ein und es tut mir leid oder wie war sie drauf? Nein, im Gegenteil, sie hat so reagiert, wie ich es gar nicht von ihr kenne. Sie ist in Tränen ausgebrochen und hat mir dann praktisch nochmal ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, wo ich dann auch, wo mir das dann auch wieder alles aufgefallen ist, dass sie praktisch niemanden hat. Ist denn in dieser Lebensgeschichte irgendwas sehr Dramatisches mal vorgefallen? Nichts Bestimmtes, das sind halt auch wieder viele Kleinigkeiten, dass sie sehr, sehr viele Leute verloren hat und inzwischen wirklich so ziemlich niemanden mehr hat. Alle ihre Freunde. Gut, also dann hat sie geweint und hat nochmal so von früher erzählt alles und hat sich damit versucht zu erklären wahrscheinlich, dass sie so ist, wie sie ist. Ja. Und wie ging es dann weiter? Naja, also ich bin dann auch in Tränen ausgebrochen und wir sind uns in die Arme gefallen, weil in meiner Vergangenheit sind auch einige Sachen passiert. Und dieses gemeinsame quasi in den Armen sich liegen und heulen und weinen, das hat dann dazu geführt, dass ihr euch wieder vertragen habt und die Stimmung gut wurde? Ja, genau. Und die Stimmung war so richtig gut dann auch dann? Die Stimmung war perfekt. Hast du bei ihr übernachtet? Nein, habe ich nicht, weil sie hätte ja theoretisch am nächsten Tag arbeiten müssen. Mhm. Aber auf jeden Fall, die Verabschiedung dann war sehr freundlich und sehr nett. Und du hast das Gefühl gehabt, als du nach Hause gefahren bist, wir haben es wieder eingerenkt und es kann weitergehen. Es geht voran. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist wirklich sehr sonderbar. Vermutlich hat sie dir nicht die Wahrheit, hat sie dir nicht alles erzählt. Und es ist irgendwas noch offen geblieben. Nehmen wir mal an, du hast recht mit der Annahme, dass sie sich versucht hat, das Leben zu nehmen. Ja, also ein Punkt, den ich mir noch irgendwie erklären könnte, auch wenn es weit hergeholt ist, als ich dann halt gesagt habe, ja hier, ich möchte Schluss machen, da wiederholte sie dann ständig den Satz, wieso ausgerechnet jetzt? Und davon leite ich dann mal ab, dass es eventuell sein könnte, dass sie schwanger ist oder so. Und da wir eigentlich beide im Moment auf keinen Fall Kinder haben wollen und ihre Mutter das auch absolut nicht tolerieren würde, dass da irgendwie vielleicht was ist. Wie alt ist deine Freundin eigentlich, so alt wie du? Die wird nächsten Monat 18. Auch 18. So, jetzt ist erstmal, also Rätsel über Rätsel, ne? Ja, eben. Gibt es irgendeine andere Person, die ihr auch sehr nahe steht, mit der du Kontakt aufnehmen könntest, außer der Mutter? Das ist es ja, außer ihr steht mir keine Person nahe. Steht ja keine Person nahe. Wie ist es mit dem Vater? Ja, mit dem Vater habe ich eigentlich noch nie viel zu tun gehabt. Viel zu tun. Das heißt, wenn, dann geht es nur über die Frau, über die Mutter. Ja, oder ich versuche dann halt irgendwie morgen in den Krankenhäusern was zu erreichen. Und vermutlich, wenn es ihr sehr schlecht geht, wirst du überhaupt nicht vorkommen und an sie rankommen. Ich könnte zumindest versuchen, ihr irgendwie einen Brief übergeben zu lassen oder sowas. Mach doch mal Folgendes, Michael. Man kann ja gar nicht einschätzen im Moment, wie was da los ist und wie schwer krank sie ist und wie empfindlich sie ist. Wenn die Mutter, was ich sehr unkorrekt finde, dich so abgefertigt hat am Telefon und sie sich gar nicht mehr am Telefon meldet, wenn du anrufst, schreib so schnell wie möglich einen Brief und werf diesen Brief bei den Leuten in den Briefkasten. Schreibe die Situation auf, wie du sie mir gerade geschildert hast, was an dem Tag vorher vorgefallen ist. Schreib auf, dass ihr euch in allerbestem Einvernehmen wieder zusammengerauft habt und dann auch verabschiedet habt am Donnerstagabend. Und dass du dir so von Herzen große Sorgen machst und du darum bittest, doch eine Information zu bekommen. Ich glaube, das ist erstmal der allerbeste Weg. Ich weiß nicht, ob es gut ist, direkt an das Mädchen heranzutreten, weil man nicht abschätzen kann, wie schwer krank sie ist, was passiert ist. Na, da hast du auch wieder recht. Also versuch das erstmal so. Mit aller Freundlichkeit und aller Höflichkeit, mit der Bitte um Verständnis, dass du doch Informationen haben möchtest. Okay. Ja? Alles Gute. Darf ich nochmal ganz schnell zwei Leuten Danke sagen? Also ich möchte ganz herzlich Sven Höhn Danke sagen und Stefan Krause. Alles klar, Michael. Ich hoffe das Beste und wünsche alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss, Michael. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Manuel, 21 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Manuel. Und in deiner Umgebung ist auch noch eine Andrea, die ist 25. Ja, die kommt gleich auch dazu. Die kommt vielleicht auch gleich dazu. Reden wir beide erstmal miteinander. Ja. Manuel, um was geht's denn? Und zwar, mein Thema ist das Thema Drogen. Wobei ich erstmal von meiner eigenen Drogengeschichte erzählen wollte. Das hat angefangen vor 3 Jahren. Mittlerweile fast 4. Und ich bin da in meine erste eigene Wohnung gezogen. Ja. Und hab dann halt, bin umgezogen von der Großstadt in ein kleines Kuhdorf. Und hab dann halt Leute kennengelernt, die kamen dann mal vorbei und dann, ey, und was geht und lass mal ein Kiffen und so. Und ich hab das halt vorher noch nie gemacht gehabt. Und hab gesagt, klar, war ja auch neugierig und hab gesagt, ja, dann lass mal machen. Haben uns zwischendurch mal einen geraucht und gefiel mir auch ganz gut. Die Leute kamen öfter zu mir und irgendwann fängt man an, selbst zu kaufen und dann geht das weiter, LSD und so die Geschichten. Ne? Und das alles auf dem Land. Du bist von einer Stadt in die Provinz gezogen und da bist du... Nach Emden. Emden. Und dann ging das weiter, halt dann... habe ich halt mehr solche Leute kennengelernt, bin weiter in die Kreise rein. Und dann ging das weiter, LSD und Speed und erstmal so die leichten Sachen. Naja, so leicht ist LSD und Speed auch nicht mehr. Ja, gut. Gut, im Gegensatz zu Kokain und Heroin, ja. Ja. Also es ging auf jeden Fall, es wurde immer stärker von den Drogen. Genau, genau. Mhm. Dann irgendwann bin ich nicht mehr zur Arbeit gegangen, ich bin zu Hause geblieben. Mhm. Was hast du gearbeitet vorher? Ich war zeitweilig, war ich auf Montage, halt alles so kleine Nebenjobs. Mhm. Und bin dann nur noch zu Hause geblieben, hab dann Sozialhilfe beantragt damals und hab dann halt nur noch Drogen genommen. Irgendwann, also du bist zu Hause geblieben deshalb, weil du gar nicht mehr in der Lage warst zu arbeiten? Weil ich keine Lust mehr hatte zu arbeiten. Du keine Lust mehr hattest zu arbeiten? Mhm. Richtig, weil ich eben nur noch breit sein wollte, das war das Problem. Mhm. Irgendwann hatte ich gar nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten dazu. Mhm. Hab dann andere Leute kennengelernt und sowas. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt dann Sozialhilfe beantragt hast, ja. Wie hast du dann den Drogenkonsum finanziert? Speed und weiß ich, alles Mögliche kostet ja noch Kohle. Ja, ich habe geklaut. Dann bin ich losgegangen, hab Markenware geklaut und solche Sachen. Hab dann halt andere Leute kennengelernt, dadurch bin ich dann an Kokain und Heroin rangekommen. Dann bin ich zu Drops hin, um mir da mal so ein Beratungsgespräch mit einem der Leute da zu machen. Und hab denen dann halt meine Situation beschrieben, dass ich zu Hause bin, nichts zu essen habe, kein gar nichts. Jetzt haben wir so den Anfang einer Drogenkarriere, in Anführungszeichen, gehört. Wie eskalierte es denn dann irgendwann? Ja. Wie schlug es über? Wie explodierte es? Dadurch, dass ich dann halt zu Drops bin, da habe ich dann halt Leute kennengelernt, die waren auch ganz weit runter am Boden. Und da habe ich eigentlich erst die richtigen kennengelernt, weil... Also Drops ist eine Drogenhilfegruppe, Selbsthilfegruppe, ne? Nicht direkt Selbsthilfegruppe, das nennt sich Teestube. Da geht man hin und trinkt sich seinen Kaffee und unterhält sich mit den Leuten und solche Sachen. Also es ist nicht gleich eine Selbsthilfegruppe. Aber man geht eigentlich dorthin, um von den Drogen wegzukommen. Ja. Um dort Hilfe zu empfangen. Richtig. So, und du bist aber da mit Leuten zusammengekommen, die noch tiefer im Schlamm hingen als du. Richtig. Was hatte das für eine Folge? Da habe ich dann so Sachen kennengelernt wie Stechäpfel, Pilze. Das sind die sogenannten Naturdrogen, die an jeder Ecke wachsen hier bei uns. Richtig. In jedem Vorgarten teilweise. Richtig. Ne? Und das sind eigentlich so die Sachen, die kosten nichts. Ne? Machen genauso breit wie LSD. Das heißt, die hast du dann auch konsumiert, genommen? Ja. Mit welchem Effekt? Mit welcher Folge? Mit welcher Folge? Erstmal machen diese Dinger sehr, sehr, sehr breit. Mhm. Ich war richtig fertig. Heutzutage habe ich Probleme, wo ich runter bin, habe ich Probleme, mich auszudrücken und solche Sachen. Ich wollte gerade zu dir sagen, Mann, ich will dir da nicht zu nahe treten. Nein. Aber ich habe wirklich das Gefühl, als hättest du, also ich habe gerade gedacht, entweder ist er im Moment auf Drogen. Nein. Das bist du nicht. Oder da sind irgendwelche bleibenden Schäden geblieben, dass du gar nicht richtig erzählen kannst. Das ist so ganz, es ist, wenn man merkt, dass du Schwierigkeiten hast zu formulieren und auch vielleicht so zusammenhängend so eine Geschichte zu erzählen. Ja, ist das eine richtige Einschätzung? Ja, ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Aber wie lange bist du jetzt? Jetzt bist du 21, die Karriere fing vor 3,5 Jahren ungefähr an, sagst du? Ich bin seit Silvester bin ich runter. Also Silvester kurz danach das letzte Mal. Hab am 5.1. meine Freundin kennengelernt. Die Andrea, die jetzt neben dir sitzt. Neben mir. Und bin seitdem runter, hab gar nichts mehr genommen. Und dann irgendwann kam dann halt mal ein Kollege zu mir. Und der hat dann halt so da gesessen, hat erzählt, er war halt, er hat sich halt was besorgt gehabt. Und meine Freundin sagte dann ganz kackfrech zu ihm, ja, kein Problem, kannst du ruhig anrauchen, wenn du möchtest und sowas. Ne? Und ich saß dann daneben voll unter Strom und er dann ausgepackt und hat sich dann erstmal eingebaut. Wann war das? Ungefähr im März. Aber da warst du schon runter. Da war ich schon runter. Und was hat das jetzt für eine Folge für dich gehabt, dass dann wieder jemand angefangen hat zu rauchen? Ich saß dann daneben, war voll jappelig und so. Meine Freundin meinte dann, Manuel, ich habe da absolut kein Problem mit, wenn du dir einen mitrauchst. Ich guck sie an. Ich so, ja gut. Dann habe ich mir einen mitgeraucht. Und wir haben dann halt ein Gesellschaftsspiel gespielt und wir beide wurden immer breiter, immer breiter, hingen dann irgendwann nur noch da ab. Und am nächsten Morgen hat sie mich dann halt gefragt, und was hat dir das im Endeffekt gebracht und so, und das war nur noch scheiße. Gibst du mir mal die Andrea, Manuel? Ja, mach ich. Oh, oh. Hallo, Domian. Hallo, Andrea. Warum hast du gesagt, oh, oh? Ja, dass ich jetzt doch mit dir spreche. Aber ich bin etwas erschrocken, muss ich ja sagen, über Manuel. Ja, also es ist... Weil er wirklich, er wirkt völlig fertig. Er ist auch so. Also das Problem ist halt, ich habe Manuel kennengelernt, fand ihn ganz lieb und nett und habe dann nach der Zeit die ganzen Sachen rausgekriegt. Und das Problem ist, die nachbleibenden Schäden sind wirklich, er kann sich sehr schlecht ausdrücken. Ich sag mal, er redet stundenlang um den heißen Brei herum und findet nicht den Weg, wo er eigentlich hin will. Das ist sehr schlimm. Er hat ein sehr schwaches Kurzzeitgedächtnis. Er vergisst sehr schnell viele Sachen. Kann wahrscheinlich nicht mal seine weiß ich, Handynummer oder Telefonnummer auswendig? Absolut nicht. Absolut nicht? Nein, also ich kann Ihnen jetzt 20 Mal erzählen, dass wir ihn 2 Stunden üben. Er sagt es mir und ich frage ihn nach 5 Minuten wieder, er kann sie mir nicht wiederholen. Die normale Telefonnummer? Die ganz normale Ortstelefonnummer. Mit Handynummern brauchen wir erst gar nicht anfangen. Also das fängt auch schon bei Postleitzahlen an. Und deswegen, wir hatten letzte Woche ja dieses Mädchen bei dir gehört, wo sie sagte, ja, ich möchte das mal ausprobieren. Genau. Klar, jeder kann verstehen, die Neugierde ist da. Ich hab das auch mal probiert. Mhm. Ich habe den Absprung auch geschafft. Und bei Manuel war es einfach nur härter, weil es ging wirklich so weit, wo ich ihm auch gesagt habe, das sollte er dir eigentlich sagen. Aber er redet ja stundenlang meistens Brei rum. Mhm. Wo es wirklich darum ging, dass er in der Wohnung saß, kein Strom mehr, weil er das Geld für Drogen ausgegeben hat, sich eine Salami geklaut hat und eine Flasche Jägermeister. Und das war sein Heiligabend. Das war sein Heiligabend? Das war sein Heiligabend. Seine Mutter hatte eine Drogenberatungsstelle aufgesucht für Mütter mit drogenabhängigen Kindern. Die hatten ihr geraten, sie sollte ihn nicht aufnehmen. Er wollte zu Weihnachten eigentlich zu ihr kommen. Einfach nur baden und was essen. Und das war halt auch nicht mehr drin. Und es ging nachher so weit, wo er auf Heroin kam. Das ist halt die Sache, dass diese Treppe einfach dominieren von einer Droge zur anderen, die ist natürlich so schwach. Ja, ja. Das merkst du nicht. Wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, irgendeine Droge konsumiert hast, einen Film fährst oder einfach auf dieser Droge drauf bist und da sitzt jemand und der drückt sich was und du sagst, Mensch, ich möchte das auch mal ausprobieren, dann macht er den ersten Druck. Und ich finde ja auch ganz erschreckend, er hat das ja gerade auch angedeutet, es geht ja so eine Mode um im Moment, eben deshalb, weil das auch nichts kostet, dass die eher jüngeren Leute auf diese Naturdrogen zurückgreifen, die in den Vorgärten wachsen. Ja. Die ja teilweise verheerende Folgen haben. Es gab ja schon Todesfälle in Deutschland. Das ist ja das Allerschlimmste. Ich sag mal, jeder Mensch, ich möchte damit jetzt keine Werbung machen, um Gottes Willen, aber jeder Mensch, der weiß, wo sie wachsen kann, auf eine Weide gehen kann, sich diese Pilze sammeln. Überall, ja. Ne? So, ja. Ich kann davon 10 essen, da passiert gar nichts. Ich kann einen einzigen essen und das war's. Und ich segne dann das Zeitliche. Also das ist ja nur ein wirklich dramatisch schlimmes Beispiel. Der Manuel, der mit seinen 21 Jahren jetzt schon redet, als hätte er, ich weiß nicht, eine schwere geistige Erkrankung hinter sich. Oder sowas. Es ist einfach so. Er hat sich schon gemacht. Er hat schon in den letzten halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wo wir jetzt zusammen waren, hat er schon viel gelernt. Also er kann sich jetzt schon einigermaßen zivilisiert aussprechen. Macht er denn, im Moment kann er beruflich was machen? Ja, also er arbeitet. Er ist berufstätig. Er steigert sich da auch richtig hinein in die Arbeit. Also er hat selbst zu mir auch geäußert, dass er froh ist, dass er eine Arbeit hat, dass das Leben jetzt einen Sinn hat. Ich glaube, dass du dir das auch ganz schön auf deine Fahnen schreiben kannst, ne? Dass du ihm dabei geholfen hast und ihn da rausgeholt hast. Ja, das war ja auch das Ding, warum ich den Abend, wie er dir gerade schon erzählt hatte, auch gesagt habe, komm, rauch einen mit, um ihn einfach danach zur Rede zu stellen, so, was hat es dir gebraucht? Und er einfach zu mir sagte, boah, das war so blöd. Und wo er einfach sagte, ich möchte es nicht mehr. Und seitdem hat er auch nie wieder geäußert, ich habe das Bedürfnis danach, was vorher war. Also er hat auch 2 Monate danach noch sehr stark gezittert. Also Andrea, ich glaube, dass das, was du jetzt gerade erzählt hast und so wie wir Manuel gerade empfunden haben, man wird ja schon fast so ein bisschen ungeduldig beim Zuhören, aber jetzt kann man das ja richtig verstehen, wo du es erklärt hast, warum er so langsam das alles erzählt, dass das wirklich ein exemplarisches und warnendes Beispiel ist, vielleicht auch für ganz junge Leute, die jetzt so neugierig sind. Ich hab vorige Woche ja auch gesagt, ich kann es auch verstehen, dass man neugierig ist. Ich war ja früher auch neugierig und bin heute auch neugierig. Aber man muss halt sich immer wieder Grenzen setzen, weil man darf nicht alles machen, worauf man neugierig ist. Und man Gefahr läuft, wirklich absolut runtergezogen zu werden. Eventuell, dass Langzeitschäden entstehen, eventuell, die nie wieder reparabel sind. Ne? Das wird nie wieder reparabel sein. Ich kann nur an alle Menschen sagen, die zuhören und selbst die zuhören, dass sie es auch weitererzählen. Jeder Mensch hat die Neugier, wie du gerade auch schon sagtest, die völlig okay ist. Es geht einfach darum, es ist nicht so, ach, ich mache das nur einmal. Daraus wird zweimal, man steigert sich da rein. Ja. Und das Wichtigste in solch einer Situation, selbst auch an die Leute, die dieses schon konsumieren, es ist das Wichtigste, immer an sich selbst zu glauben. Niemals die Hoffnung an sich selber auszugeben. Also aufzugeben. Es gibt immer ein Licht am Tunnel. Man kommt da raus. selbst wenn man nicht mag, zu einer Beratungsstelle zu gehen, dann sucht euch Menschen, zu denen ihr einigermaßen Vertrauen habt. Aber das Allerbeste ist natürlich, erst mal die Finger davon zu lassen. Ne? Auf jeden Fall. Denn einmal kann es auch schon auslösen. Ne? Einmal kann es schon einen psychischen Schock auslösen, eine Psychose. Das reicht absolut. Du bist fertig, was weiß ich, und dann probierst du es und das war's, Domian. Jetzt grüßt du mir, den Manuel, nochmal herzlich. Ja, mache ich. Und sag ihm, dass ich das nicht böse gemeint habe, die Kritik gerade. Ne? Nein, um Gottes Willen. Also er schüttelt auch die ganze Zeit. Nein, wirklich nicht. Es ist völlig okay und es ist auch sehr mutig von ihm, dass er überhaupt sich gewagt hat, hier anzurufen und das so von sich aus auch zu erzählen. Mhm. Also toi, toi, toi euch beiden. Ja, an dich auch wirklich ein großes Lob und viel Respekt, dass du das so durchgezogen hast. Und euch beiden für eure Beziehung alles Gute und viel Glück. Alles klar. Okay, tschüss zusammen. Vielen Dank. Tschüss. 1.33 Uhr auf die Sekunde. Und jetzt machen wir unser kleines Päuschen. Uhr, 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne feste Themenvorgabe von uns. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was, ob es ernst ist, ob es eher amüsant ist. Telefonnummer 0800 567 8111. Morgen heißt unser Thema übrigens Erlebnisse an der Haustür. Ich will mit euch über all das reden, was ihr schon an der Haustür erlebt habt. Schlimme Sachen oder auch eher bizarre oder skurrile Dinge. Erlebnisse an der Haustür, das ist unser Thema morgen. So, jetzt habe ich aber einen Herrn Axel hier. Der ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Axel. Ja, mein Thema ist Morphium. Ja. Aber diesmal im positiven Sinne. Mhm. Und zwar bin ich unheilbar krank. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe eine ganz seltene Rheumaerkrankung, wobei alle Gelenke im Körper versteifen mit den Jahren. Mhm. Und ich habe also, ich weiß nicht wie viele Jahre, mich rumgequält und immer an Selbstmord gedacht, weil die Schmerzen kann man nicht ertragen. Wie lange leidest du denn schon an dieser Erkrankung? Festgestellt worden ist sie dann vor 10 Jahren definitiv. Mit 27? Davor also schon immer Schmerzen gehabt, aber niemand konnte sagen. Manchmal wurde ja auch als Simulant hingestellt, weil man das halt nicht definieren konnte, woher das kam, war nicht festzustellen. Und bis durch Zufall dann halt mal ein Arzt drauf gekommen ist, einen Rheumatest zu machen. Und die Werte waren also so extrem, dass ich auch direkt eingewiesen worden bin. Mhm. Ich war dann das erste Mal für 3,5 Monate in der Klinik. Ich habe das also ein paar Mal gemacht, habe auch als Versuchskaninchen hingehalten für alle möglichen Medikamente, wo dann auch Blutungen aufgetreten sind etc. Aber das Schlimmste an und für sich daran waren die Schmerzen, diese unsäglichen Schmerzen. Im ganzen Körper? Im ganzen Körper. Wie ist denn dein Zustand heute? Wie weit ist die Krankheit fortgeschritten? Die Krankheit ist auch so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr heilbar ist. Also es ist nicht mehr umkehrbar, auch nicht mehr zu stoppen. Kannst du dich denn noch bewegen, normal bewegen oder sitzt du im Rollstuhl? Ich sollte damals in den Rollstuhl. Ich war also kurz schon davor. Mhm. Und bin dann aber durch Zufall in eine psychosomatische Klinik gekommen. Und ich habe dort auch wieder gehen gelernt. Ich habe mich dort wieder bewegen gelernt und habe auch gelernt, dass also diese Krankheit auch mit der Psyche zu tun hat. Also vieles, was von außen auf uns einwirkt, dermaßen so eine Krankheit steigern kann. Glaube ich, ja. Du hast du gerade zu Beginn unseres Gesprächs das Stichwort Morphium gebraucht. Morphium, ja. Richtig. Und zwar, ich möchte anderen Mut machen. Mut machen, nicht immer ihre Schmerzen weiter zu ertragen, sondern so wie ich, den Schritt zu wagen und sich an eine Schmerzklinik zu wenden. Mhm. Jetzt darf man sich das nicht vorstellen, dass man von heute auf morgen Morphium bekommt. Mhm. Es ist also, vorerst werden dann erstmal Gespräche geführt. Und ganz wichtig ist, es sind Narkoseärzte. Und du spürst im Gespräch auch, dass diesen Ärzten musst du nicht beweisen, dass du die Schmerzen hast. Die glauben dir das. Und das ist ja auch das größte Problem, was wir Rheumis am meisten haben. Was viele Schmerzpatienten haben. Dass sie, ja, ne, dass sie ja erstmal, nicht nur Rheumis überhaupt, alles. Genau, ja, ja. Dass sie ja, sich das erstmal erklären und beweisen müssen. Ja, mhm. Ja, und das muss man, also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich das dort musste. Mhm. Ja. So, dann hast du diese Gespräche geführt und dann hast du eine Morphiumbehandlung bekommen und bekommst sie heute immer noch? Erstmal ging es dann ab, ich musste mehrere Gespräche auch mit Psychiatern führen, weil ich habe zwischen 24 und 28 selber Drogen genommen, mhm. Haschisch, also mhm. weiche Drogen, mhm. und habe das natürlich auch von vornherein gesagt. Mhm. Ja, ja, und ja, da musste ich für eine Woche in die Klinik und dann wurden Tests durchgeführt. Mhm. Man muss erstmal feststellen, kommen die Schmerzen vom Kopf oder sind sie wirklich im Körper vorhanden? Mhm. Und dann wird dir teilweise wird dann Morphium gespritzt, dann teilweise wird dir Salzlösung gespritzt. Mhm. Ohne dass du weißt, was es ist. Richtig, genau. Ah, ja. Das mhm. ist ja, ne, um festzustellen, ist es vom mhm. Rheuma her oder vom Schmerz her mhm. im Körper oder ist es vom Kopf? Wie war es denn bei dir dann im Resultat? War es vom Kopf her eher oder vom Körper? Ich habe sofort gespürt, ob es Morphium war oder ob es eine Salzlösung war. Also kam es vom Körper her? Ja, es kommt vom mhm. Körper eindeutig. Her. Eindeutig. Mhm. Das ist also definitiv. Wie viel Morphium bekommst du denn zurzeit? Ich nehme am Tag zurzeit 120 Milligramm. Nimmt man das als Tablette ein? Das nimmt man als Tablette mhm. ein. Welche? Man hat mal bei Morphium immer so Vorstellungen, dass es auch so ein Psychedelikum ist, dass man irgendwie vielleicht halluziniert Nein. oder irgendwas. Nein. Welche Nebenwirkungen hat es? Nebenwirkungen in dem Sinne, dass du kein Auto fahren darfst zum mhm. Beispiel. Aber jetzt, du merkst ja auch im Gespräch mit mir, ich bin völlig klar. Mhm. Ich habe da also auch keine Probleme mit. Ich bin teilweise sogar wieder konzentrierter als früher, weil durch den Schmerz ist klar. Also man wird nicht müde und unkonzentriert Nein. dadurch. Nein. Man kann klar denken und auch klar sprechen. Ja, richtig. Mhm. Und ich muss also dazu sagen, ich nehme dazu aber auch ein Psychopharmaka, aber mhm. auf Naturbasis, und zwar Johanniskrautextrakt. Mhm. Und das steigert also die Wirkung mhm. und es beruhigt zudem noch. Und es putscht ein wenig auf, muss ich das Es putscht sagen? Ein wenig auf. Putscht ein wenig auf. Aber ich sag mal, du läufst nicht rum und bist irgendwie benebelt oder also so. Also für dich war es die Rettung, dass du von deinen Schmerzen runterkommst. Ja, ja. Wahrscheinlich eine Erlösung sogar da. Eine Erlösung im wahrsten Sinne des Wortes. Und das möchte ich anderen auch sagen. Ertragt nicht einfach eure Schmerzen. Du könntest ja viele Leute vielleicht auch jetzt aufmerksam werden und denken, oh je, Morphium, wenn ich damit anfange, dann bin ich danach süchtig und komme nie wieder davon runter. Ja, Sucht in dem Sinne, dass du musst es weiternehmen. Ich kann es also jetzt nicht morgen absetzen mhm. oder was, oder überhaupt absetzen. Wenn ich schmerzfrei bleiben will, muss ich es weiternehmen. Das heißt, du musst es jetzt, da du hast gerade gesagt, die Krankheit ist nicht therapierbar. Das bedeutet, dass du die Morphiumdosis bis zum Ende deines Lebens nehmen wirst müssen. Sie wird auch irgendwann höher werden. Das ist mir auch klipp und klar mhm. gesagt worden. Das ist auch normal, weil es bei jeder Droge oder bei jedem Medikament mhm. mit der Zeit halt eine Gewöhnungsphase mhm. eintritt. Werden denn andere Organe dadurch belastet, die Leber zum Beispiel oder die Nieren? Nein. Nein, nein, nein. Mhm. werden dadurch nicht belastet. Mhm. Nun ist das eine sehr schwere Erkrankung, die du hast. Ja. Im Alter von 37 Jahren, ja auch erst 37 Jahre alt, haben die Ärzte dir, das ist immer so eine harte Sache, aber die Ärzte konfrontieren einen damit ja, und das ist ja auch richtig so, haben die dir eine Prognose gestellt, wie lange du leben wirst können, oder ist das, kannst also, du sehr alt werden, hast halt nur diese Belastung? Viele Ärzte haben viele Meinungen, also mhm. es gibt einige, die haben mir gesagt, ich hätte noch 15 Jahre. Mhm. Ja, ich habe also auch alles Mögliche ausprobiert. Nur ich möchte auch nicht mehr als Versuchskaninchen rumlaufen. Mhm. Mhm. Weil irgendwann hast du das satt. Glaube ich. Aber auf jeden Fall ist es was Beruhigendes. Es ist nicht so eine Krankheit, wo die sagen, sie können im Prinzip jede Woche daran sterben. Jeden Tag. Das ist es. Du kannst theoretisch damit alt werden. Mhm. Das ist ja noch ein größerer Fluch. Ja, aber das ja, wiederum ist es ein Glück, dass du jetzt dieses Medikament hast. Ja, das mhm. stimmt. Mhm. Das stimmt. Und das ist es ja. Ich habe wieder Lebensmut, ich habe wieder mhm. Lebensfreude. Jetzt hast du eine schwere Erkrankung, bist dennoch schmerzfrei und hast jetzt den Tag, ich gehe mal davon aus, dass du Frührentner bist ja. und nicht arbeiten kannst. Ja. Ja. Wie nutzt du jetzt so die Zeit, die schmerzfreie Zeit? Was tust du? Also ich muss sagen, ich lese viel. Mhm. Ja, beschäftige mich mit Religion, irgendwas muss man machen. Mhm. Ich mache Seidenmalerei. Mhm. Ja, und ich denke mal, ich versuche also meinen Tag schon zu gestalten, weil mhm. ich denke, das ist auch sehr wichtig. Wenn du das nämlich nicht tust, mhm. dann rutschst du auch wieder in ein Loch. Mhm. Natürlich, ja. Aber hast ich sag mal, ich kann auch einfach mal mit dem Arsch im Bett bleiben. Mhm. Ja, das ist schon... Lebst du in einer Beziehung oder lebst nein. du alleine? Nein, alleine. Also ich hatte letztens noch eine kurze Beziehung im Sommer. Mhm. Und mir ist dann auch klipp und klar gesagt worden, dass also eine feste Beziehung nicht in Frage käme, mhm. weil die Gefahr bestände, dass ich ja doch irgendwann mal im Rollstuhl lande mhm. und dass diejenige halt keinen Pflegefall haben wollte. Mhm. das hat mich in dem Moment ganz schön getroffen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, wenn man das so sagt, gesagt bekommt. Ja. Aber wir wollen es positiv sehen. Positiv sehen ist, dass du etwas hast, was dir dein Leben um Qualitätsgrößen nach oben hebt. Ne? Unheimlich. Und das war jetzt auch nochmal so eine Aufforderung, dass sich die Leute, die auch Schmerzpatienten sind, damit vielleicht beschäftigen sollen. Ja. Soll also keine Aufforderung sein. Nein, aber ein Hinweis wirklich, einfach mit der entsprechenden Beratung mit Ärzten und in einer Schmerzklinik. Genau. Ja, und dass es wirklich solche Ärzte gibt und solche Kliniken. Wir haben nicht viele in Deutschland. Mhm. Wir haben in Koblenz eine, ich glaube in Düsseldorf. Ich kenne gar nicht so viele. Mhm. Ja, aber wer das herauskriegen will, kriegt das schon raus über den Hausarzt, wo das ist. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf, Axel. Ja, gern geschehen. Ich bin froh, dass ich das den Leuten mal mitteilen kann. Ja, gut, dass du durchgekommen bist. Und alles Gute. Ja, haben wir. Eine möchte ich grüßen, meine Bekannte, die es auch nicht so gut geht, das ist die Gisela. Ja. Und Gisela, guck, dass du weiterkommst. Gisela, das würde ich auch, sage ich auch. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Michaela, 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Michaela, dein Thema. Ich wollte über meine Fehlgeburt sprechen. Wann ist das passiert? Vor knapp 3 Monaten. Welchen Monat warst du? Ich war im 3. Monat, also genaue Woche weiß ich bis heute nicht, da das Ganze durch künstliche Befruchtung entstanden ist. Mhm. Und dann tun die sich schwer damit im Ausrechnen und so. Warum ist das durch künstliche Befruchtung entstanden? Mein Mann ist nur eingeschränkt befruchtungsfähig, also er hat nur eine geringe Spermienanzahl, die auch nur sehr schwach beweglich ist und von daher kommt für uns nur eine ICSI in Frage, das heißt also, wo das Spermium direkt in die Eizelle eingepflanzt wird. Mhm. Habt ihr das schon öfter gemacht oder war das jetzt der erste Versuch? Das war jetzt mit der Art der Befruchtung der erste Versuch, aber den müssen wir auch komplett selber bezahlen, das kostet immer 8.000 bis 10.000 Mark. 8.000 bis 10.000 Mark? Ja. Also da übernimmt keiner etwas. Mhm. Und von daher sind eigentlich schon Grenzen gesetzt, ja, also allein finanzieller Art, von dem Kraftaufwand und den Nerven braucht man gar nicht reden, was man da schon mitmacht im Vorfeld, weil diese Hormonbehandlungen, die da wochenlang vorher ins Land gehen, die sind... Wie viele Wochen dauert das? Also wenn man so anfängt mit der künstlichen Befruchtungsaktion, sage ich mal, wie lange musstest du Hormone nehmen oder hast du gespritzt bekommen? Ich musste mir selber spritzen, das sind immer 6 Wochen etwa, die Behandlung. Also wo ich dann täglich erst eine spritze und dann hinterher wird das dann 2 und dann, wird das gesteigert, also bis zum Eisprung hin. Und das alleine ist schon nicht ohne, man wird da unheimlich launisch und weiß ich nicht, also es ist schon Wahnsinn. Also ist auch unheimlicher Stress, psychischer Stress, der auf einen einwirkt. Wie es zu der Fehlgeburt gekommen ist, kann man nicht sagen. Man nennt es Windei, also das Kind hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Und es ist eigentlich eine ganz normale Form der Fehlgeburt. Also man sagt, jede zweite, dritte Frau oder jede vierte erlebt sowas, teilweise ohne es zu merken, weiß der Geier. Du hast es gemerkt? Naja, sicher, klar. Ich habe bis zu dem Herzschlag war alles in Ordnung und als die Herztöne dann zu hören sein sollten, da war es dann vorbei. Jetzt sagst du, dass das die erste künstliche Befruchtung war, die 10.000 Mark fast gekostet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr früher schon viele andere Versuche unternommen habt. Ja. Mhm. Da fragt man sich natürlich jetzt, wenn man das hört, ist eine riesen Aktion, sehr kompliziert, kostet sehr viel Geld. Kann man denn nicht sich irgendwie damit arrangieren, dass man sagt, okay, wir sind nun mal nicht fruchtbar, das funktioniert mit uns nicht. Es gibt 1.000 arme Würmchen überall, wir adoptieren ein Kind. Domian, wenn das so einfach wäre, wie du sagst, dann wäre das überhaupt kein Problem. Also wir haben uns darüber unterhalten, wir sind uns eigentlich einig, dass wir auch ein fremdes Kind annehmen würden. Das könnten wir genauso lieb haben wie ein eigenes. Nur es ist eben halt nicht so einfach mit dem Adoptieren. Und wir haben uns dann gesagt, okay, also wir versuchen uns erstmal auf normalen Wege, um uns auch später irgendwie nichts vorwerfen zu können. Was weiß ich, du bist vielleicht irgendwann jenseits der 40 und sagst dann, ach ja, hätte ich doch mal, ja. Und dann haben wir lieber gesagt, okay, wir probieren es für 2, 3 Versuche, kriegen wir das Geld zusammen und ich denke mal, dann bin ich auch nervlich am Ende. Ach so, das heißt, ihr wollt jetzt weitermachen mit der künstlichen Befruchtung? Ja, sobald ich mal wieder auf dem Damm bin, ja. Das heißt, ihr kalkuliert unter Umständen 40.000 Mark, 30.000, 40.000 ja. Mark. Mhm. Wie lange wird das jetzt dauern, bis du wieder richtig auf dem Damm bist? Also normalerweise körperlich ist soweit jetzt alles in Ordnung. Ich hatte direkt nach der Fehlgeburt eine massive Hormonstörung, wo ich dann eben halt 8 Wochen Blutungen hatte und eben halt in der Richtung auch keine Hilfestellung der Ärzte hatte, weil die auch alles Mögliche vermutet haben, nur nicht eine Hormonstörung. Das ist erst nach 7 Wochen rausgekommen. Mhm. Und von meiner Ärztin ist mir mal eingeredet worden, ich wäre in tiefer Trauer und weiß ich nicht, dafür hatte ich überhaupt nicht den Kopf für tiefe Trauer. Mhm. Da stecke ich jetzt drin. Und das ist jetzt so mein Problem, dass man mir das jetzt nicht abnimmt, weißt du so. Wie, dass man die Trauer nicht abnimmt? Nee, jetzt nicht mehr, weißt du, so direkt nach der Fehlgeburt ist es ja normal und da darf man dann weinen und weiß ich nicht. Nur da habe ich das nicht getan. Ich war irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, richtig euphorisch auf den nächsten Versuch, so nach dem Motto, ach ja, und komm, wir stürzen uns gleich da rein und dann klappt das auch wieder und so. Mhm. Jetzt, wo ich eigentlich so im Loch sitze, da habe ich auch keinen mehr, mit dem ich reden kann. Wie ist es mit deinem Mann? Selbst der verliert jetzt langsam die Geduld, ja, also. Bezogen jetzt auf die Trauer, meine ich. Ja, er trauert für sich, also so wie es wohl meistens bei den Männern ist. Also ich bekomme dann nur zwischendurch mal so zu hören, meinst du, ich trauere nicht oder meinst du, mir geht's nicht schlecht und so. Mhm. Und das ist dann aber auch schon alles. Also. Aber Michaela, ich muss jetzt mal ganz, ganz provokant dann auch nochmal nachfragen. Kann man denn all dieses nicht einfach so als Zeichen nehmen, es soll so auf diesem Wege nicht sein? Muss es denn jetzt nochmal sein und vielleicht dann nochmal? Ich weiß nicht. Warum denn jetzt nicht mit aller Kraft und allem organisatorischen Aufwand, warum bemüht ihr euch jetzt nicht dann wirklich um eine Adoption und legt dieses Kapitel wirklich zur Seite? Ja, das ist irgendwie so. Ich muss ehrlich sagen, mir fällt es schwer, das zu verstehen. Ja, bei mir ist es so, dass ich meinem Mann nichts wegnehmen will oder nichts vorenthalten will. Was heißt das denn? Er würde sich unheimlich über ein Kind freuen, ich genauso, logisch, weil also da tun wir uns nichts, aber wenn ich jetzt da sagen würde... Ja, aber kann man sich denn nicht wirklich auch über ein adoptiertes Kind unglaublich freuen und das nach kürzester Zeit annehmen als das eigene? Sicher kann man das, wenn man so einfach kriegt, sicher. Naja gut, aber das wird schon, ihr seid ein Ehepaar, ihr seid ordentlich verheiratet und vielleicht wird dieser Weg für euch einfacher sein als diese andere Tortur, die du gerade beschrieben hast oder die vielleicht sogar noch vor dir liegt. Also wir haben den Weg offen gelassen. Also wir hatten zwischendurch mal Kontakt zu so einer Selbsthilfegruppe von Adoptiv- und Pflegeeltern hergestellt und haben da uns so ein paar Informationen schon mal geholt, wie und wo man Hilfe bekommen kann und so. Mein Mann meinte dann aber, wir wollten ja erstmal jetzt diesen Weg probieren, ein eigenes Kind zu bekommen und sollten das erstmal durchziehen. Nach der Fehlgeburt direkt, wo ich eben halt noch in meinem Eifer war, habe ich dann gesagt, ja komm, dann lass uns jetzt nochmal Kontakt zu der Gruppe aufnehmen. Wir waren zum Treffen eingeladen und das findet jetzt statt und sollen wir nicht hin. Und da wollte er nichts davon wissen. Also da war er praktisch mit seiner Trauer beschäftigt und wollte von all dem nichts hören und nichts sehen. Also ich finde, dass man sich in so einen eigenen Kinderwunsch auch sehr hineinverbeißen kann. Ja, das kann sein, sicher. Aber ist es verkehrt? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, ja, weil es alles so ungeheuer beschwerlich ist. Und es klingt ja fast schon so, ich will jetzt nicht mit Schicksal ankommen, aber dass es einfach nicht so sein soll. Und der andere Weg, der ist nun auch beschwerlich, aber er ist ja auch gehbar und er tut zudem noch einem jungen Menschenwesen was ganz Wunderbares an, nämlich das Kind in eine Familie zu holen und ihm Liebe zu schenken und es in einer Familie aufwachsen zu lassen. Und jetzt auf Biegen und Brechen und so viel Geld da rein zu pumpen. Und ich weiß es nicht. Ich meine, das ist jetzt, ich stehe nicht an, darüber zu urteilen. Ich sage dir so ganz meine ganz persönlich private Meinung. Die kannst du auch weg vom Tisch wischen. Das ist natürlich klar. Aber es geht natürlich auch um deine Trauer, ne? Um die Trauer des verlorenen Kindes, über das verlorene Kind. Da geht es im Moment eigentlich hauptsächlich drum, weil ich da eigentlich sehr schlecht mit klarkomme. Weil jetzt eigentlich zu viel Zeit ins Land gegangen ist, so nach dem Motto, ich müsste jetzt eigentlich schon wieder ganz normal sein. Und das ist aber nicht der Fall. Mhm. Ja. Ich habe heute Nacht, vielleicht hast du es gerade mitbekommen, eine Frau als Psychologe hier, eine Psychologin. Ich würde dich gerne an Janette jetzt weiterstellen, dass du mit ihr über, gerade auch über diese, vielleicht über Möglichkeiten, diese Trauer zu bearbeiten und zu verwinden, noch eingehender sprichst. Können wir das machen? Ja, gerne. Ja, dann leg du mal auf und die Annette ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Und ich wünsche alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Alexandra ist 30 Jahre alt jetzt hier bei mir. Hallo. Hallo. Hallo, Alexandra. Grüß dich. Dein Thema. Die Sexbesessenheit meines Partners. Die Sexbesessenheit deines Partners. Ja, ich mache das. Sagte so sie mit ganz trauriger, leidender Stimme. Ist es so schlimm? Ja, weil ich mich mittlerweile an zweiter Stelle fühle. Wer ist an erster Stelle? Internet. Internet? Ja. Die Sexbilder, die man sich aus dem Internet runterladen kann, die man sich ansehen kann. Und die sind für deinen Partner wichtiger, als du es für ihn bist? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 1,5 Jahren. 1,5 Jahre. Wohnt ihr auch zusammen? Ja, seit einem Jahr. Ja, wie oft sitzt er vor dem Rechner? Sobald es seine Freizeit ermöglicht. Ich habe eine 8-jährige Tochter, die er mit angenommen hat. Mhm. Er behandelt sehr sein eigenes Kind. Und sobald die Freizeit es zulässt, setzt er sich an den Rechner und guckt sich die Bilder an. Das weißt du dann immer? Er schiebt irgendwelche unplausiblen Gründe vor, relevanten Gründe vor. Und aber du weißt schon, wenn er in das Arbeitszimmer oder wo auch immer der Computer steht, geht, dann geht es... Guckt er sich die Bilder an, ja. Platzt du da schon mal so rein und siehst das, wenn er da... Ich platze rein und er setzt dann irgendwelche Frames übereinander, so dass ich die Bilder nicht sehe, aber ich sehe anhand der Links, die geöffnet sind, was er geöffnet hat. Mhm. Und es ist zeitweise auch so, dass er den Verlauf löscht und versucht, das geheim zu halten. Mhm. Und dass ich aber trotzdem dahinter komme, weil ich mich auch halt ein bisschen im Computer auskenne und dann auch nachvollziehen kann, was er zuletzt geöffnet hatte. Mhm. Sitzt er dann vor dem Computer und onaniert? Ja. Hast du ihn dabei auch schon erwischt? Ja. Wie reagiert er denn, wenn du reinkommst und er ist gerade zugange? Er sagt dann, dass es vollkommen harmlos wäre, dass es für ihn nichts bedeuten würde und dass ihm diese Sache, die er tut, nichts bedeutet. Ich habe mich dann zwischenzeitlich von ihm zurückgezogen, habe gesagt, wenn du diese Bilder brauchst, dann nimm sie dir, verzichte aber auf mich. Habe versucht, ihm damit klarzumachen, dass er mich damit verletzt. Mhm. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Schaut er sich ausschließlich diese Bilder an oder geht er auch in diese Sex-Chat-Rooms und unterhält sich oder chattet mit Leuten? Das ist vor einer Woche passiert, dass er wirklich diese Internetseiten aufgerufen hat, wo man auch gleichzeitig telefonieren konnte. Mhm. Und ich habe dann versucht, weil ich derzeit nicht zu Hause war, wir hatten einen Streit vorher gehabt, habe dann versucht, ihn anzurufen und wir haben mehrere Leitungen zu Hause. Mhm. Und sämtliche Leitungen waren besetzt. Mhm. Und von dem Moment an war für mich klar und ich habe dann den Verlauf verfolgt. Ja. Und habe dann auch gesehen, dass er halt diese Dateien aufgerufen hat, wo auch 0190er-Nummern gleichzeitig waren. Jetzt macht er das exzessiv, kann man schon sagen. Ne? Wenn du sagst, in jeder freien Minute geht er da an seinen Rechner und ist mit den Sexseiten wie auch immer zugange. Wie sieht denn eure Sexualität aus? Die ist vollkommen normal. Die findet auch noch statt dazu. Ja. Mhm. Zeitweise ist die vorrangig, mittlerweile rückt sie in den Hintergrund. Das heißt, wenn er von der Arbeit kommt, will er seinen Freiraum haben, geht mit irgendwelchen Ausreden an den Rechner und setzt sich dahin, spielt an sich rum. Mhm. Und hinterher will er dann Sex mit mir haben. Ach so. Hast du den Eindruck, dass der Sex mit dir weniger intensiv ist, seitdem er das macht, als vorher? Nicht weniger intensiv, aber er... Ich habe das Gefühl, dass er dann trotzdem, wenn er mit mir zusammen ist, in seiner Wunschwelt lebt. Mhm. Und die ganzen Bilder ihm durch den Kopf gehen, die er vielleicht gerade vorher gesehen hat. Genau das. Ihr seid 1,5 Jahre zusammen, wohnt 1 Jahr zusammen. Seit wann ist denn das jetzt so heftig und so krass, wie du es gerade beschrieben hast? Seit meiner Fehlgeburt. Seit deiner Fehlgeburt. Und wann war die? Vorher 4 Monaten. 4 Monaten. Mhm. Und du siehst da einen Zusammenhang. Er hat über diese Fehlgeburt niemals wirklich intensiv mit mir gesprochen. Ich habe mir immer Schuldvorwürfe gemacht. Und er hat immer nur gesagt, wenn das Kind gesund gewesen wäre, hätte die Natur gewollt, dass wir es bekommen. Mhm. Hat aber niemals wirklich mehr darüber gesprochen, was ich fühle, was ich empfinde, was er fühlt. Und hat sich von da an weiter zurückgezogen. Ich hatte ja gerade das Gespräch mit der Michaela, das hast du mitgehört, ne? Ja. Dass sie mit der Trauer so viel zu tun hat. Und sich gar nicht so richtig mit jemandem darüber austauschen kann, nicht mal mit ihrem Mann. Das konntest du dann auch nicht mit deinem Freund. Nein, ich habe gesprochen, er hat zugehört und hat. Das Endergebnis war immer nur, dass er gesagt hat, die Natur wollte es nicht anders. Mhm. Also ich möchte Michaela auch sagen, sie soll versuchen, an den Rand zu kommen. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt ein Ratschlag, ne? Den werde ich jetzt dir letztendlich geben, was deinen Freund angeht. Ja. Weil bis zu einem gewissen Grad könnte man ja sagen, okay, lass ihn seine Computerbildchen da angucken. Aber so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist es ja wirklich eine Sucht. Nee, bei uns war es ja vorher schon, wir sind in Beziehung gegangen und er hat mir gesagt, dass er diese Bilder gesehen hat. Er hat sich auch mehrere Dateien runtergeladen, auf Diskette, dass er sich die immer wieder angucken konnte. Mhm. Oder auf CD, sodass sie abrufbereit waren. Mhm. Und er kein Geld investieren musste. Mittlerweile investiert er immer nur noch. Und das hat dir das nicht so viel ausgemacht? Nein, weil er vorher wirklich, wann brauchten wir ihn? Mhm. Wann wollten wir Zeit mit ihm verbringen? Mhm. Und wann nicht. Und jetzt ist es so, wie du es gerade am Anfang gesagt hast. Er kommt von der Arbeit nach Hause und sagt, er will abschalten und setzt sich an den Computer und guckt sich die Bilder an. Du bist quasi eifersüchtig auf den Computer, zu Recht auch. Es geht jetzt nur mit einem ganz klaren, offenen Gespräch, Alexander. Das habe ich schon versucht. Ja, wie wäre denn die Möglichkeit, könntest du ihn dazu bewegen, dass ihr mal vielleicht ein-, zweimal oder dreimal zu einer Beratungsstelle für Paare gehen würdet? Habe ich auch schon versucht. Er hält es nicht für nötig. Ja, dann mache ihm klar, dass es nötig ist, weil du unter dieser Situation so sehr leidest. Und wenn er so nicht offen sprechen kann oder mag, dass er zumindest dir entgegenkommt und sagt, okay, dann gehe ich mal zusammen mit dir zu einer neutralen Person und wir versuchen das mal auseinander zu dröseln. Denn das, was du da gerade erzählt hast, ist ja eine permanente Beleidigung deiner Person. Domian, ich habe ihm sogar gesagt, wenn es so weitergeht, werde ich die Beziehung beenden. Mhm. Und da hat er auch nicht drauf reagiert. Mhm. Es gäbe für mich keinen Grund, auf diese Geschichte eifersüchtig zu sein. Es wäre seine Art und Weise, mit dem Tag abzuschalten. Vielleicht, jetzt geht gleich unsere Sendung zu Ende, Alexandra. Musst du